Eine Heimatbesuchgruppe der Schule der Koreanischen Oberschulen in Japan unter Leitung von Zhang Mallyo legte am 3. Juni an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae die Blumensträuße nieder und verneigte sich davor.